Deutschlandfunk Kultur Interview. Der Tag heute mit der Verlegerin und Literaturagentin Elisabeth Ruge. Das Leben von großen, von starken, von berühmten Frauen ist derzeit relativ häufig im Kino zu erleben. Wir hatten einen Film über Astrid Lindgren gerade, den wir sehen konnten, Paula Mudders und Becker vor einiger Zeit. Heute kommen Filme über Mary Shelley und auch über Colette, die französische Schriftstellerin, in unsere Kinos. Bevor wir, Frau Ruge, gleich über diesen Film gerade auch speziell sprechen, über den Film über Colette, hier das Urteil unseres Filmkritikers Patrick Welinski, das relativ deutlich ausfällt. Ich war wirklich recht wütend nach dem Film, weil der Film mit der Hauptfigur genauso verfährt, wie die Männer mit Colette Ende des 19. Jahrhunderts verfahren sind. Man nimmt sie gar nicht ernst als Schriftstellerin. Wir erfahren nicht, was sie inspiriert, wie sie schreibt, was das für Geschichten sind. Dieser ganze beißende Gesellschaftshumor, den sie ja geprägt hat über Jahre hinweg. 80 Romane hat sie geschrieben, die erste Frau, für die Frankreich ein Staatsbegräbnis organisiert hat. Das erfahren wir hier alles nicht. Das interessiert diesen Film nicht. Sie ist hier eine reine triebgesteuerte junge Frau, die entweder mit Frauen oder mit Männern schläft, und man fragt sich, woher nimmt sie überhaupt die Zeit, einen Roman zu schreiben. Ich fand das schon ärgerlich, weil dieser Film möchte emanzipatorisch daherkommen in einer starken jungen Frauenfigur. Am Ende interessiert ihn das gar nicht. Das sagt also Patrick Welinski, unser Filmkritiker. Regisseur des Films ist Sam Walsh Westmoreland. Und Frau Ruge, wenn wir das so hören, wir beide haben den Film jetzt noch nicht gesehen. Aber man fragt sich, warum hat der Regisseur wohl diese Entscheidung so getroffen, die Frau als Schriftstellerin nicht ernst zu nehmen? Ich kann das nicht so ganz beurteilen, ob das Urteil in dieser Eindeutigkeit richtig ist. Ich meine auch gelesen zu haben, also es etwas differenzierter gelesen zu haben. Interessant finde ich an einer Bemerkung Ihres Kritikers, dass er sagt, ja, da wird eine Frau gezeigt, die schläft, die ist triebgesteuert, die schläft mit Männern, die schläft mit Frauen. Das steht so im Zentrum dieses Filmes. Da ist mir eingefallen, dass eine wirklich hervorragende Colette-Biografie von Judith Thurman, eine wirklich großartige Schriftstellerin, im Haupttitel Secrets of the Flesh heißt. Ja? Mhm. Also und, die Geheimnisse des Fleisches. Ja, ja? Secrets of the Flesh. Und ich glaube, dass das schon sehr, sehr viel bei Colette bewegt, bewirkt hat, dass sich das auch so niederschlägt. Es ist natürlich immer schwierig, sogenannte Triebsteuerung. Aber Sie meinen, dass sie sozusagen das Sinnliche und auch das Sexuelle als Humus genommen hat für ihre Inspiration? Ja, absolut, dass sie daraus absolut, dass dieses ihre Geschichten Erleben, kreiert hat. Ja, dass dieses Erleben wirklich ein absoluter Motor für sie war. Also nicht nur in ihrer Lebensführung, sondern eben auch in ihren Büchern, in ihrem Schreiben. Und dass uns das vielleicht auf interessante Weise immer noch schwerfällt, das bei einer Frau so wahrzunehmen und so zusammenzubringen, denn später sprechen wir ja kurz über Uel Beck und da muss man sagen, wird das sozusagen meistens nicht so in Frage gestellt oder so auseinandergehalten, sondern da gehört das ganz eindeutig zu seinem Schreiben hinzu. Ich finde ja auch interessant, dass Colette bis ins hohe Alter eben Beziehungen eingegangen ist und immer also dieses Interesse an den Menschen hatte, natürlich, also das Interesse an der Sexualität, aber auch an der Beziehung. Also ich finde, in der Hinsicht hat sie uns auch etwas zu sagen über das Älterwerden, über das Selbstbewusstsein der Frau im höheren Alter. Das ist eine Frau, die einfach sehr facettenreich ist. Das kann ein Film nur bedingt einfangen, vor allem auch das Schreiben. Das ist natürlich schwierig, kann man schwer das zeigen, im Film abzubilden. Weil das eine sehr einsame und auch eine sehr langwierige Tätigkeit ist, die jetzt in so einem Film vielleicht nicht so viele Zuschauer erfreut. Aber es ist ja so, dass Colette ihre Bücher unter dem Namen ihres Mannes erst herausgebracht hat. Sie brauchte also ihren Mann, um überhaupt den Weg gehen zu können, um berühmt werden zu können. Wenn man jetzt als Kritikerin sagt, ja, diese Geschichten werden jetzt immer so erzählt, als hätten sich die Frauen nur über ihre Männer definiert, kann man natürlich natürlich fragen, hätten sich diese Frauen denn anders definieren können? War es in der Zeit Ende 19., Anfang 20. Jahrhundert möglich, ganz alleine diesen Weg zu gehen? Oder brauchte man nicht letztendlich irgendwie den Mann, um tatsächlich gehen zu können? Ja, wobei man ja sagen muss, also dass sie nicht ihren Mann gebraucht hat und das Pseudonym ihres Mannes, sondern ihr Mann hat sozusagen sie zum Schreiben unter seinem Pseudonym bewegt. Und was der Film auf jeden Fall zeigt, ist, dass auch nachdem sie sich getrennt hat von ihrem Mann, ihr Mann den Anspruch auf diese Honorare erhoben hat. Und ich finde, da wird schon also einem etwas doch ziemlich klar vorgeführt. Ja? Da schreibt eine Frau Bücher, die werden unter dem Pseudonym ihres Mannes veröffentlicht und er streicht das Geld ein und auch nach der Scheidung behält er die Honorare, die Tantiemen für sich. Das ist vielleicht simplistisch dargestellt in dem Film, zu einfach, aber es wird doch vielleicht sehr klar nochmal vor Augen geführt, was die Situation von vielen schreibenden Frauen war. Also aber sie hat dann eben die innere Stärke tatsächlich, sich selbst zu verwirklichen und sich selbst ins Rampenlicht zu stellen. Hat sie dann ja auch Varieté-Künstlerin genau, geworden. Sie hat das Staatsbegräbnis bekommen als erste Französin. Ein anderer Film noch, der heute in die Kinos kommt, der heißt Die Frau des Nobelpreisträgers. Das ist ja auch die Geschichte, dass die Frau die Bücher schreibt, das ist eine erfundene Geschichte und der Mann dafür den Nobelpreis bekommt. Also schreibende Frauen, jetzt die Frage heute, Sie sind Verlegerin gewesen beim Hansa Verlag, jetzt Literaturagentin, haben wir es immer noch so schwer oder haben die Frauen es immer noch so schwer, sich zu verwirklichen als Autorinnen oder ist es heute gleichberechtigt? Also gleichberechtigt ist immer schwierig zu beurteilen, wenn man so die Messlatte anlegt. Aber ich glaube, wir sind heutzutage umgeben von sehr starken schreibenden Frauen im Kulturbetrieb. Wenn man in die Buchhandlung geht, wenn man die Augen aufmacht, sich anschaut, wer in den letzten Jahren jetzt die Preise bekommt, da kann man nicht sagen, dass es eine echte Gleichberechtigung gibt, aber dass Frauen viel stärker mit ihrem Schreiben ins Licht gerückt worden sind, im Zentrum stehen. Also ich erinnere mich an eine wirklich großartige Preisverleihung des Weltliteraturpreises, der an Virginie Despont ging in diesem Jahr und wo die junge Schriftstellerin Helene Hegemann eine fantastische Laudatio gehalten hat. Ich erinnere mich an die Eröffnungsrede fürs internationale Literaturfestival hier im September, wo Eva Menasse eine sehr starke, streitbare Rede gehalten hat. In Leipzig wird dieses Jahr Mascha Gessen geehrt werden und wird sicherlich etwas zum Demokratieverfall sagen können. Und im letzten Jahr haben wir dort Åsne Seierstad erlebt aus Norwegen, die eine unglaublich starke, kraftvolle Rede gehalten hat, wo vieles zusammenschießt. Eben nicht nur das Schreiben, nicht nur das literarische Schreiben, sondern auch das Politische, auch das Existenzielle, auch das ganz Subjektive. Vielleicht ist das etwas, was Frauen manchmal einfach stärker zusammenzuführen wissen und dadurch vielleicht auch mehr Menschen erreichen. Also Åsne Seierstad war beeindruckend in der Art, wie ihre Rede gewirkt hat auf alle, die in dem Saal saßen.